Der Innovationspodcast der IHK mit der OKR-Methode auf Wachstumskurs in Wilhelmshaven. Nils Borke vom IT-Systemhaus Vintego in Wilhelmshaven zu Gast im Innovationspodcast der IHK. Herzlich willkommen und moin zum Innovationspodcast der Oldenburgischen Industrie- und Handelskammer. Wir sind das Innovationsteam für Innovationsförderung und Wissenstransfer. Ich bin Monika Kretschmer und mein Kollege Jörg Wilke ist auch wieder dabei. Hallo Jörg. Hallo Monika. In diesem Podcast stellen wir Ihnen innovative Firmen, Erfinder und Erfinderinnen, Start-up-Unternehmen mit innovativen Ideen und spannenden Innovationsthemen aus dem Nordwesten vor und gehen der Frage nach, wie kommt das Neue eigentlich auf die Welt? In unserem heutigen Podcast sprechen wir über die Methode Objectives and Key Results, kurz OKR. Und wie diese Methode das IT-Systemhaus Vintego bei seinem Wachstumskurs in Wilhelmshaven unterstützt hat und wie die Methode hilft, Innovationen zu entwickeln, zu messen und umzusetzen. Unser heutiger Gast ist Nils Borke, Gründer und Geschäftsführer von der Firma Vintego in Wilhelmshaven, dem IT-Systemhaus für kleine und mittelständische Unternehmen und Steuerberater. Herzlich willkommen und moin, Herr Borke. Schön, dass Sie da sind. Ja, moin. Ich freue mich auch, hier zu sein. Herr Borke, wir im Innovationsteam bei der Oldenburgischen Industrie- und Handelskammer sind ja immer auf der Suche nach Unternehmen in unserer Region, die über irgendetwas Spannendes berichten können. Und wir haben Sie bei einer Vortragsveranstaltung der Wirtschaftsförderung Wilhelmshaven kennengelernt. Und da haben Sie über Ihren Wachstumskurs berichtet. Und der Vortrag über das Wachstum selbst war schon super spannend für uns. Aber dann haben Sie auch das entscheidende Stichwort gegeben, als Sie berichteten, Sie arbeiten mit OKR. Und haben dann während dieser Einführung bei sich im Unternehmen auch Fördergelder der Jade Bay genutzt. Das hat uns hellhörig gemacht, sodass wir uns heute Zeit mit Ihnen für ein längeres Gespräch genommen haben. Zunächst beschreiben Sie doch erstmal für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, was Ihr Unternehmen genau macht. Ja, die Vintego ist ein eigentlich klassisches Systemhaus, das sich um die Belange von, wie gesagt, Steuerberatern und kleinen und mittelständischen Unternehmen kümmert. Das geht halt von dem klassischen User Helpdesk, also wirklich diese Endkundenbetreuung, die halt sich bei uns melden, wenn halt ihre Systeme nicht sauber funktionieren, bis halt hin zu komplexen Projekten, wo wir die Digitalisierung in diesen Unternehmen vorantreiben. Und das machen wir halt seit 15 Jahren und vom Standort Wilhelmshaven aus, aber halt auch strahlen in die ganze Bundesrepublik rein. Ja, und Sie haben ja als Einzelunternehmer Ihr Unternehmen gegründet, so habe ich das verstanden, und haben dann so viele Beschäftigte eingestellt, dass Sie sogar schon umziehen mussten und der Platz auch jetzt schon wieder ganz eng wird. Wie viel Personal haben Sie denn jetzt? Ja, das hört sich jetzt an, ob wir ein Riesenkonzern sind, das sind wir nicht. Aber wir sind halt, also ich bin halt als GmbH gestartet, als Einmann-GmbH sozusagen, und haben dann immer sukzessive Personal nachgezogen, soweit es denn möglich war und verfügbar war. Und mittlerweile sind wir jetzt am neuen Standort mit 15 Mitarbeitern und Tendenz gerade auch wieder steigend. Und ich denke mal, zum Ende des Monats oder nächsten Monats werden wir sogar auf 18, 20 kommen, müssen wir halt sehen. Aber das ist halt so die Zielausrichtung im Moment. Wir mussten umziehen, weil wir hatten Räume angemietet, die halt auch begrenzt waren, und in diesem Zuge mussten wir uns was Neues einfallen lassen, und da sind wir halt in neue Räume gezogen, die uns dann wesentlich mehr Wachstumspotenzial gegeben haben. Und das ist jetzt aber auch schon wieder an der Grenze, und jetzt müssen wir uns überlegen, wie wir halt das weitere Wachstum steuern können. Sie haben in Wilhelmshaven, als wir Sie bei dieser Vortragsveranstaltung kennengelernt haben, hatten Sie da so eine schöne, nette Anekdote zu Ihrer Adresse, denn vielleicht können Sie das nochmal wiederholen, wo Sie eigentlich herkommen und wo Sie jetzt ansässig sind und was es damit auf sich hat. Ja, das war eigentlich recht spannend. Also für uns waren wir ursprünglich ansässig auch in der Südstadt in Wilhelmshaven, und wir wollten unbedingt in der Südstadt bleiben, weil die Südstadt hat halt auch eine sehr hohe Lebens- und Arbeitsqualität. Die Nähe zum Wasser macht schon viel aus. Wenn man schon in einer Stadt lebt, die am Wasser ist, dann soll man da auch arbeiten, sage ich mal. Die Mitarbeiter sind ganz froh, dass sie in der Mittagspause auch mal wirklich an die Wasserkante können und da halt entspannen können. Und da war halt eigentlich schnell eine Räumlichkeit gefunden, die in der Nähe war. Und wir waren ursprünglich in der Weserstraße 45 ansässig und hatten halt diese neue Räumlichkeit gefunden und haben uns auch gleich drin verliebt und haben auch sogenannt auch gleich den Kaufvertrag unterschrieben. Und im Nachgang haben wir erst festgestellt, dass es die Weserstraße 54 ist. Und damit haben wir natürlich diesen Zahlendreher drin gehabt. Und der hat bei uns, sowohl nicht bei uns, aber auch bei unseren Lieferanten und auch Kunden, sehr viel für Chaos gesorgt und tut es heute auch noch teilweise. Ja, wahrscheinlich hat jeder gedacht, ach, das ist ein Zahlendreher. Die sind bestimmt nicht umgezogen. Das kann ich mir gut vorstellen. Ist ja auch irgendwie witzig. Schon rausgehört, dass Wilhelmshaven Ihr Wunschstandort war und auch geblieben ist. Gibt es da für Sie genügend Klientel, also Steuerberater und KMUs, oder arbeiten Sie auch vornehmlich außerhalb der Region? Also der Standort Wilhelmshaven ist für uns erstmal so gewählt, weil ich erstmal gebürtiger Wilhelmshavener bin. Das ist halt es sind bestehende Netzwerke, die schon da sind, die sollte man auch nutzen. Das Leben in Wilhelmshaven ist halt auch sehr angenehm und auch noch bezahlbar, sage ich mal, wenn man dementsprechend uns in Oldenburg sich sag ich mal, umschaut, um halt eine Niederlassung zu oder einen Standort zu suchen, ist das schon sehr, sehr kostenintensiv. Aber wir arbeiten natürlich auch aufgrund unserer möglichen Technologien halt auch ganz bundesweit. Also klar, unsere Kerngruppe oder Kernzielgruppe ist auch eher regional gesehen, aber wir arbeiten halt auch im Bereich Oldenburg, Ammerland und Bremen raus und haben aber auch spezielle Kunden, die wir halt auch in der ganzen Republik betreuen können. Und das ist halt der Vorteil in der IT. Der Standort ist nicht mehr unbedingt entscheidend dafür, um den Kunden zu erreichen, sondern wir haben halt Kunden, die wir bisher auch nur per Telefon oder halt auch über den Fernzugriff kennen. Und das machen wir uns halt die neue Technologie zunutze. Also Sie haben ja schon die Vorteile des Standorts kurz beschrieben. Das Wasser haben Sie genannt. Sie können jetzt nochmal einen Werbeblock einschalten, was sonst noch so toll an Wilhelmshaven ist. Und das natürlich in Verbindung mit dem Arbeitgebermarketing, Standortmarketing für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im IT-Bereich. Da konkurrieren Sie ja auch mit anderen Großstädten, die also hip sind, Berlin, Hamburg und ich will nicht sagen Silicon Valley, ist ein bisschen weit weg. Was ist denn Ihr Benefit, den Sie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bieten? Ja, man muss dazu sagen, unser Mitarbeiterklientel ist halt, bezieht sich hauptsächlich halt als Berufsausbildungsbereich. Also wir haben halt weniger die Studenten oder die Wirtschaftsinformatiker als Absolventen. Das ist halt eher ein anderes Klientel. Wir arbeiten halt mit den Fachinformatikern, was halt eine normale klassische Berufsausbildung ist, wo man halt auch mit einem klassischen qualifizierten Realschulabschluss die Zugangsmöglichkeiten hat. Und daher ist für uns erstmal schwerpunktmäßig das Recruiting läuft halt über Ausbildung. Das heißt, wir versuchen halt Praktikanten zu gewinnen, die dann nachher bei uns halt auch in die Ausbildung einsteigen und die Wahrscheinlichkeit bei uns nach der Ausbildung eine Anstellung zu bekommen, liegt sehr, sehr hoch. Und so ist es halt, dass wir auch, sag ich mal, in diesen Räumen sozusagen, in diesen Lokalitäten halt auch entsprechende Auszubildende finden, weil wir gucken halt in den Schulen nach und versuchen uns auch aufmerksam zu machen, dass wir halt als Arbeitgeber gefunden werden. Ja, Sie haben darüber gesprochen, wie Sie als Arbeitgeber gefunden werden. Lassen Sie uns doch mal so über die Art sprechen, wie die Arbeit bei Ihnen stattfindet. Das hat ja auch was mit der Unternehmenskultur zu tun. Und ich glaube, das ist so der erste Podcast, an dem wir auch selber so ein bisschen was Fachliches reinbringen. Wir wollten einfach die Möglichkeit und die Chance nutzen. Ja, ein sehr komplexes Thema oder was auch nicht unbedingt im Mittelstand so verbreitet ist, aber natürlich bei vielen erfolgreichen Unternehmen verbreitet ist, dieses Thema Objectives und Key Results mal an einem praktischen Beispiel zu zeigen. Und Sie haben das in Ihrem Unternehmen ja eingeführt, Sie arbeiten damit und da würde ich gerne noch ein paar Dinge dazu sagen. Also klar, Sie haben gerade gesagt, so die externen Benefits, die lassen sich vergleichen und messen, aber die Art, wie Arbeit und Zusammenarbeit stattfindet, das ist ja eher so ein weicher Faktor und das findet über Kultur statt. Und das macht natürlich ein Unternehmen wie Ihres auch einzigartig und unterscheidet sich dann auch von anderen Unternehmen. Und diese Methode Objectives und Key Results, das ist ja ein kennzahlengestütztes Führungssystem, was ambitionierte, weich formulierte Visionen mit quantitativ messbaren Zielen kombiniert. Und in Quartalsschritten werden dann alle, ich sag mal, relevanten Beschäftigten, wahrscheinlich nicht alle, aber so die relevanten Beschäftigten, einbezogen, dass sie dann ihre heruntergebrochenen Ziele, so Key Results, formulieren, die sie dann in realistischen Einschätzungen umsetzen wollen, die dann auf das große Erreichen der ambitionierten Vision einzahlen. Einfach jetzt so mal mit meinen Worten besprochen. Soweit die Theorie. In der Praxis hat sich OKR bei Intel entwickelt durch den Urvater Andy Grove. Der hat das schon 1971 dort eingeführt, beziehungsweise eigentlich hat er das ja auch schon geklaut von Peter Drucker. Der war ja Prof, Historiker, Journalist und der hat so ein neues Führungsideal damals verfolgt, schon in den 50er Jahren. Der wollte nicht mehr diesen Taylorismus, der wollte nicht mehr, wie es bei Ford war, hierarchisch geprägte Unternehmen, wo einer sagt, was alle Mitarbeiter machen sollen, sondern der hat gesagt, irgendwie muss doch Effizienz auch human bleiben. Also die Menschen müssen respektvoll einbezogen werden. Und darauf aufbauend hat ja Peter Drucker dann diese Practice of Management geschrieben. Das ist ja vielleicht noch vielen, die Wirtschaft in der Schule hatten oder im Studium, als das Management by Objectives and Self-Control bekannt. Hewlett und Packard ist damit groß geworden. Und es gab ja viele Schwierigkeiten, gerade dann, wenn das dann an Boni gekoppelt war, dann ist das ja auch schwierig gewesen, weil dann alle nur noch auf dieses Geld geschaut haben und gar nicht mehr auf das, was fürs Unternehmen am besten gewesen ist. So, und dann hat in den 90er Jahren oder Ende der 80er Jahren hat Grove ja mit den Herausforderungen gekämpft, wie man Leistung bei Wissensarbeitern definieren und messen kann und wie sie auch gesteigert werden kann. Und das war sozusagen die Geburtsstunde von diesen Objectives and Key Results. Und desto spannender finde ich das jetzt eigentlich, dass Sie das in Ihrem Unternehmen als Praxisweg nach Wilhelmshaven gefunden haben. Grove selber hat ja gesagt, was man weiß, spielt eigentlich keine Rolle. Es ist das, was man mit seinem Wissen tut. Das ist das, was wertgeschätzt wird. Also das, was hinten rauskommt. Also Wissen ist sekundär. Die Umsetzung ist das Allerwichtigste. Und ich glaube, das ist auch das, warum OKR so erfolgreich ist, vor allen Dingen bei den Unternehmen, die jetzt natürlich ganz oben sind, wie Google und Amazon. Und ja, da wird natürlich sehr viel umgesetzt. Und das haben wir auch im Innovationsbereich natürlich immer diese Schwierigkeit. Erfunden ist die eine Sache, aber wie kann es in erreichbaren Schritten umgesetzt werden? Ja, lange, lange Vorrede. Umso spannender ist es jetzt, wie Sie das bei sich im Unternehmen gemacht haben. Wie sind Sie denn überhaupt auf OKRs gestoßen? Haben Sie einen Kurs belegt, ein Buch gelesen? Haben Sie einen Workshop gemacht? Also waren Sie im Ausland? Wie haben Sie davon erfahren? Und was hat dann den Ausschlag gegeben, dieses Steuerungsinstrument selber einzuführen? Kannten Sie jemanden aus der Praxis? Ich habe es ausschließlich aus der Theorie gelesen. Also ich beschäftige mich schon seit langem mit dem Thema New Work, weil das herkömmliche Arbeiten mich auch selbst immer sehr gelangweilt hat. Ich habe jahrelang erfahren, wie langweilig herkömmliche Büroarbeit sein kann. Und daher war auch selbst für mich im Unternehmen, in meinem Unternehmen halt immer wichtig, ein bisschen dieses Muster zu durchbrechen. Und daher habe ich mich immer viel mit dem Thema New Work auseinandergesetzt. Und ich weiß nicht mehr, welche Lektüre es war, aber halt, ich kam irgendwie auf das Thema OKR und dann kam auch schon gleich John Doerr auf einen Punkt, der halt damals, glaube ich, das erste bahnbrechende Buch dazu geschrieben hat. Das war ja der Berater, der damals auch bei Google die Einführung gemacht hat. Und da habe ich gemerkt, das System ist eigentlich relativ einfach, wenn man es theoretisch betrachtet. Die Umsetzung ist natürlich umso schwieriger einfach, weil man muss natürlich genau das System an sein Unternehmen anpassen. Und es bietet halt irre viele Vorteile. Dadurch, dass man natürlich die Mitarbeiter alle mit einbezieht, eine gewisse Transparenz walten lässt, setzt das unheimlich viel Motivation frei. Und komischerweise ist auch so, durch die Kennzahlen, die dort präsentiert werden, gibt es eine Art so internen Wettbewerb halt auch, der aber eher positiv zu sehen ist, weil eigentlich alle an den gleichen Zielen arbeiten. Und wenn man das dann auch künstlerisch hinbekommt, dass die Mitarbeiter dann halt auch in ihren Arbeitsalltag das integrieren können, ist das umso effektiver und die Produktivität steigt einfach auch. Und das ist ja auch der Vorteil. Also wir machen die Dinge ja nicht nur zum Selbstzweck und wir wollen ja was erreichen und unsere Ziele sind zwar nicht monetär gesteuert, klar sind wir auch, handelsrechtlich dazu verpflichtet, Gewinne zu machen. Das wollen wir auch. Wir wollen ja auch Benefit und Wertschöpfung schaffen. Aber im Grunde genommen sind die ursprünglichen Ziele ja einfach auf eine andere Art und Weise festgelegt und die Produktivität und der materielle Gewinn folgt ja einfach nur der Sache. Und das haben wir festgestellt, das funktioniert. Für uns ist aber nach wie vor jedes Mal, jedes Quartal immer eine neue Herausforderung, weil wir unterschiedliche, sage ich mal, Gewohnheiten damit implementieren. Also für uns war das zu Anfang immer soweit die Situation, dass wir für uns sinnstiftende und uns für unsere Kultur und für unsere Arbeitsweise hilfreiche Gewohnheiten einbinden. Haben Sie da vielleicht so ein Beispiel, wie das bei Ihnen formuliert wird oder von welchen Gewohnheiten Sie da abkehren mussten? Ja, in der IT ist es halt so, Sie haben ja automatisch unterschiedliche Wissensstände bei Mitarbeitern. Es ist aber auch in jedem Unternehmen, glaube ich, so. Und wir haben natürlich Mitarbeiter, die schon länger dabei sind, die sind weit erfahren und es geht halt darum, dieses Wissen zu teilen. Und wir haben bei uns intern ein sogenanntes Technikerhandbuch, das ist eigentlich unser Wiki, unsere Wissensdatenbank und ein OKR war zum Beispiel, wo wir festgelegt haben, dass wir in einem Quartal eine gewisse Anzahl von neuen Artikeln dort veröffentlichen. Und das war halt so, dass jeder natürlich, es war eine Gesamtsumme halt vorgegeben halt als Ziel und die Ziele sollen ja auch so definiert sein, dass sie eine gewisse Schwierigkeit in der Erreichung haben. Also das heißt, diese 100% sollen schon sehr sportlich sein, damit man natürlich auch eine gewisse Herausforderung hat. Wenn man dann feststellt, okay, die sind schnell erreicht, dann ist das Ziel nicht groß genug gesetzt. Wenn es natürlich ganz weit gefehlt ist, muss man sagen, okay, war das Ziel nicht gut gesetzt. Das sind ja auch mal diese Themen, denen man sich nachher stellen muss. Und da haben wir für uns gesagt, wir brauchen diese Maßzahlen und haben halt damit angefangen, einfach diesen Wettbewerb zu starten. Weil die Mitarbeiter, die haben das Know-how und die müssen aber sich die Zeit natürlich dafür nehmen, ihre Dokumentation besser zu machen. Und wir haben festgestellt, dass auch im Vergleich mit dem Mitbewerb sind wir in der Dokumentation mittlerweile sehr, sehr gut. Und das hilft auch allen Technikern bei der Arbeit. Wenn zum Beispiel mal ein Ersatz gefunden werden muss für einen Techniker, der vielleicht krank oder im Urlaub ist, und ein zweiter einspringen muss dafür, dann ist das halt recht einfach, weil alle Informationen zur Verfügung stehen. Und das hat eigentlich dazu beigetragen, dass wir diese Kultur halt für uns, sag ich mal, in die DNA übergehen lassen. Und das treiben wir halt immer weiter. Und so war es halt auch, dass dieser Wettbewerb super funktioniert hat. Und wir haben das Ziel knapp, also es ist ja so, man teilt das ja in drei Farben ein sozusagen, aber die 80-100% ist ja wirklich ein grüner Bereich sozusagen. Wenn man das natürlich übererreicht, ist es auch sehr schön. Und darunter, was man glaube ich bis 50% oder 70, also 80-50% auch mal halt gelb und alles, was drunter ist, ist halt rot. Und wir waren halt im grünen Bereich schon, aber natürlich nicht in der 100%. Und das war okay so. Und das hat uns aber gezeigt, das Ziel war gut gesetzt und die Mitarbeiter haben es gut angenommen und es haben alle mitgemacht einfach. Und weil auch zum Beispiel ein Auszubildender, es ist ja so in der IT, man lernt ja jeden Tag was dazu. Man hat immer neue Herausforderungen. Meistens hat man nicht nur ein Problem, sondern man wird ja mit mehreren Problemen, die parallel stattfinden, konfrontiert. Und dann ergeben sich immer ganz neue Lösungsszenarien, auch noch irgendwelche Fehlerbilder. Und diese zu dokumentieren allein schon, das kann auch sogar ein Auszubildender. Und das war halt so, wo auch alle dran teilhaben konnten. Zum Beispiel, ich bin ja mittlerweile aus der Technik raus, weil es mir verboten worden ist, weil meine Leute es immer viel besser machen. Aber ich habe da noch meine restlichen Kenntnisse, wie auch immer. Aber halt mittlerweile ist meine Tätigkeit im Vertrieb orientiert. Und da ist es halt so, dass wir auch da dieses Wissen genommen haben. Es ist ja nicht nur, dass wir nur Technik machen. Wir haben ja nur noch ganz andere Themen bei uns, die im Unternehmen Wissensinseln sind. Und die haben wir natürlich auch damit eingebracht. So konnte sich wirklich auch jeder auch in der Buchhaltung oder halt auch im internen Vertrieb daran beteiligen. Deswegen waren alle Mitarbeiter in diesem OKR oder in diesem KR auch involviert. Zur Weiterentwicklung Ihres Unternehmens haben Sie sich ja auch an die in Wilhelmshaven ansässige Yarde Bay Entwicklungsgesellschaft gewandt, also die kreisübergreifende Wirtschaftsförderungseinrichtung der Stadt Wilhelmshaven mit den Landkreisen Wittmund, Friesland und Wesermarsch und haben sich dort um ein Förderprogramm beworben. Was genau wurde gefördert und an wen haben Sie sich da wenden können und hatten Sie eigentlich die Yarde Bay vorher auch schon? Ja, Yarde Bay kennen wir schon von Anfang an. Liegt vielleicht unter anderem daran, dass meine Frau dort mal tätig war, aber halt wir waren als Unternehmen schon sogenannter Partner der Yarde Bay von Anfang an. Das ist der sogenannte Pixel-Partnerschaft. In diesem Zuge war die Yarde Bay vorher mal anders ausgerichtet, macht ja mittlerweile hauptsächlich, Innovationsthemen im Bereich Personal. Und in diesem Zuge hatten wir Kontakt halt zu den Innovationsberatern, Dr. Preikschas und Dr. Schurich zum Beispiel sind zwei Kandidaten, die dort halt für solche Projekte zur Verfügung stehen, die auch sehr viel veröffentlichen. Und ich kam halt mit dem Dr. Schurich ins Gespräch, weil er auch ein Fan ist vom New Work und ich berichtete ihm von dem OKR, was er auch bisher nur in der Form kannte, vom Namen gar nicht, und sagte ihm, ich würde das gerne bei uns einführen, hast du eine Idee? Sagte er, super, wir haben hier Innovationsförderbudget, wir können halt einen externen Berater dafür organisieren, und ich wollte es halt auch über einen externen Berater machen, weil der Prophet im eigenen Land ist ja oft nichts wert, und wir wollten halt auch mal eine andere Stimme hören, die das dann bei uns sozusagen anmoderiert. Und so haben wir dann zusammen eine Beraterin gefunden, die Beate Blindow aus Jever, die uns dort unterstützt hat, und mit der haben wir halt zusammen das Einführungsszenario und auch das erste Quartal vorbereitet sozusagen. Also wir haben halt einen Kickoff gemacht halt mit der Führungsrunde. Wir haben halt eine vierköpfige Führung, ein Führungsteam mit vier Mitarbeitern, und haben das vorbereitet und haben dann halt das in die Fläche gegeben. Und das kam gut an, muss ich sagen. Und zur Förderung, also das ist halt ein Innovationsförderprojekt gewesen, was momentan sogar noch besteht, oder ist, glaube ich, gerade jetzt ausgelaufen zur Mitte des Jahres. Aber ich hoffe, dass es halt auch für andere Unternehmen jetzt weitergeführt wird. Das hängt ein bisschen, glaube ich, von der Bereitstellung von Fördermitteln ab. War das für uns eine 100% Förderung. Wir haben keine Eigenmittel dafür hergeben müssen, sondern es wurde halt komplett über die Yardaway bezahlt. Im Resümee wäre, dass Sie dann auch Unternehmen, die in ähnlicher Situation sind, mit Fragestellungen ähnlicher Art, empfehlen würden, sich an das Innovationsberaterteam zu wenden. Unbedingt, also es ist halt wirklich so, weil es sind ja nicht nur Themen in der Führung da, sondern zum Beispiel es geht generell um Innovation, und Innovation soll nicht heißen, dass man überhaupt ganz neue Themen entwickeln muss, sondern man sucht sich Innovation für sein eigenes Unternehmen. Das kann in jeglicher Form sein, sei es halt, dass man eine Software einführen möchte, sei es halt, dass man generell sich über eine andere Produktionsart und Weise informieren möchte oder halt einführen möchte. Da unterstützt die Yardaway mit entsprechenden Beratermantagen. Lassen Sie uns doch mal konkret über die Einführung von den OKRs in Ihrem Unternehmen sprechen. Also wie war der Prozess? Wie sind Sie gestartet? Sind Sie mit allen Mitarbeitern gestartet oder nur mit einer kleinen Truppe, mit einer konkreten Aufgabe? Haben Sie etwas Unkritisches genommen oder gleich den Kern Ihres Unternehmens? Wie sind Sie gestartet? Wie haben Sie Ihre Beschäftigten informiert? Sie haben ja gesagt, Sie haben das mit Frau Blindow zusammen gemacht. Die kenne ich auch gut, die hat ja auch Konzernerfahrung. Jetzt sind Sie ja kein Konzern, sondern ein kleineres Unternehmen. Genau, wie sind Sie da vorgegangen und was haben Sie Ihren Mitarbeitern gesagt, was die Intention ist? Warum machen Sie das denn? Also für uns war erstmal die Grundintention, wir wollen wachsen. Das ist halt so, wir haben uns darauf vor, dass wir halt mehr werden. Und unsere Organisation funktioniert so, wie sie ist, in der Größe schon ganz gut. Ich sage mal, klar, gibt es immer halt Verbesserungsmöglichkeiten. Aber wir haben halt als Intention vorgenommen, wir wollen noch mehr werden. Und dann müssen wir gucken, wie zum Beispiel man den klassischen Buschfunk, den man über den Tisch hinweg hat, abfangen kann, wie wir Szenarien entwickeln können, wie wir halt mit einer größeren Anzahl von Leuten trotzdem eine hohe Qualität bieten können, ohne, sag ich mal, eine mittlere Führungsebene einbauen zu müssen. Soweit sind wir halt auch noch nicht, so viel sind wir auch überhaupt im Moment nicht, und vielleicht werden wir es dann auch nochmal, aber es war die Intention, ein Führungsinstrument zu entwickeln, um Wachstum zu generieren. Und da kam mir das gerade recht, sag ich mal, oder das passte zu uns. Und das hat auch bei uns komplett das Commitment gefunden. Und wir haben es, wie gesagt, mit dem Führungsteam vorbereitet. Die waren auch gleich Feuer und Flamme. Und dann haben wir es ganz klar ins ganze Unternehmen ausgerollt. So viele sind wir auch nicht. Also in anderen, sagen wir mal, in Konzernen wäre es halt schwieriger, gar keine Frage. Da würde man wahrscheinlich auch eher eine Graswurzelinitiative gründen, um halt dementsprechend, sag ich mal, das in einer Abteilung, in einem Team loszutreten. Viele IT-Abteilungen machen das mittlerweile schon für sich, glaube ich, das habe ich schon mitgekriegt, die das halt im kleinen Kreis machen. Wir konnten es halt aufgrund unserer Größe, unserer Flexibilität halt schon komplett ausrollen. Und da haben wir uns wirklich auch Fragen gestellt, welche Themen wollen wir eigentlich sage ich mal, messen. Das ist ja auch so. Und für uns war halt auch ein KR, dass wir Maßzahlen überhaupt finden wollen. Also es gibt ja viele Dinge, die man messen kann, aber welche sind für uns eigentlich relevant und welche sind für uns die richtigen Kennzahlen und sowas. Und das war halt auch so unter anderem, wo wir sagen müssen, am Ende des Quartals war es jetzt so, dass wir sagen, okay, wir wollen mindestens 20 Kennzahlen haben, mit denen wir arbeiten können. Oder zumindest die wir vielleicht nicht jedes Quartal, mit denen wir arbeiten, aber halt die wir generell für uns erarbeiten wollen, mit denen wir unsere Qualität oder auch unsere Ziele oder unsere Werte halt messen können. Und das hat gut funktioniert. Ist aber halt nach wie vor ein dauernder Prozess. Also wir sind da, also das ist nie zu Ende. Und es ist auch jedes Quartal genauso anstrengend, sage ich mal, die entsprechenden OKRs zu finden, die halt einen gerade, sage ich mal, auch in der aktuellen Situation angehen. So haben wir zum Beispiel jetzt für dieses Quartal, also wir haben es jetzt auch normalerweise redet man ja über die klassischen Quartale, Januar bis März, dann halt April bis Juni und so weiter. Und wir haben jetzt festgestellt, dadurch, dass wir durch den Jahreswechsel sehr viel erstmal Leute haben, die nicht da sind, weil wir einfach Urlaubszeit haben und weil wir zum Ende des Jahres teilweise auch Projektdichte haben, wo unsere Senior Consultants sehr stark eingebunden sind, haben wir gesagt, so, wir verschieben das Quartal einfach, weil wir sagen, im Jahresende dann uns noch um neue OKRs zu kümmern, die dann ab Januar gelten, haben wir gar keine Zeit für. Deswegen haben wir gesagt, so, wir schieben das jetzt und wir fangen jetzt sozusagen mit dem neuen OKR, also unser Quartal beginnt immer am 1.2. sozusagen. Und haben halt das um einen Monat verschoben und so arbeiten wir jetzt mittlerweile. Und das passt für unseren Rhythmus viel besser. Und so sind wir jetzt gerade am Ende des zweiten Quartals, am Ende Juli. Und da war halt auch ein großer Faktor, dass wir unsere Jubiläumsveranstaltung halt machen. Und das war für uns sehr, sehr aufwendig. Wir haben sehr viel Energie und Vorarbeit da reingesetzt, aber da sind sehr viele Kennzahlen auch draufgelaufen, die wir da auch jetzt erfüllen, hoffentlich. Also da werden wir jetzt demnächst mal die Messe lesen sozusagen und schauen, wie es gelaufen ist. Aber halt das Gefühl sagte schon, wir haben es schon ganz gut gemacht. Das ist eine schlaue Idee mit der Zeitverschiebung. Man muss sich ja nicht an die Kalender nach dem Kalender richten, wenn es überhaupt gar nicht für das eigene Unternehmen passt. Und Sie haben die OKRs auch für Ihre Jubiläumsveranstaltung selbst auch genutzt. Genau, genau. Mhm. Also es ist halt so, man muss sich ja überlegen halt, was steht im nächsten Quartal an. Das ist, weil man hat eine Unternehmensstrategie sicherlich, die ja, sag ich mal, vom Leitbild ja sozusagen ja abgewandelt wird. Also wir haben ja ein Leitbild entwickelt sozusagen, mit einer Mission, einer Vision, wie auch immer. Und dann geht es ja darum, eine Strategie zu entwickeln, die ja auch eine gewisse Laufzeit hat. Und die OKRs dienen ja dazu, diese Strategie in kurze Abstände zu packen. Und zum Beispiel im ersten Quartal ging es bei uns hauptsächlich darum, ums Recruiting. Also wir hatten es war bei uns ein Dauerprozess, aber bei uns ging es darum, klar, das ist halt gerade am Anfang des Jahres das Quartal, wo es darum geht, die Auszubildenden für das aktuelle Jahr zu gewinnen. Und da haben wir natürlich da die Maßzahlen. Wir wollen dementsprechend eine Anzahl von Kandidaten gewinnen. Und das ist ja auch nicht nur eine Aufgabe der Personalabteilung, die ja momentan so mehr oder weniger in mir sitzt, weil aufgrund der Größe des Unternehmens bin ich auch derjenige, der fürs Recruiting zuständig ist. Denn wäre ich ja nur derjenige, der die Maßzahl erfüllen muss, sondern es geht halt darum, dass alle dran teilnehmen, in ihrem Freundeskreis, Bekanntenkreis Leute finden, die Interesse an diesem Beruf haben, dafür zu werben und zu interessieren, dass sie sich halt bewerben dafür und dass man sie ins Gespräch bringt. Und das ist ja so, mittlerweile wissen wir alle, dass die Leute nicht unbedingt nur von alleine kommen, man muss auch mal ab und zu auch in die klassischen Portale gehen und die Menschen ansprechen, und das haben wir halt auch getan und das haben wir halt auch alle begleitet sozusagen. Und so kommen wir halt auf eine gewisse Anzahl von Kandidaten, auf die halt gepasst hat sozusagen. Und das war halt gut. Das finde ich spannend. Das heißt, es gibt nicht einzelne Verantwortlichkeiten für die Erfüllung der OKRs, sondern es gibt auch so eine Gesamtverantwortung. Und Sie haben das für sich individualisiert. Also OKRs heißt ja immer dieses Objectives, das ist ja dieses langfristige, ambitionierte, langfristige Ziel bzw. Vision. Also es ist kein messbares Ziel, sondern eher so eine Vision, wohin will man sich entwickeln. Und die Key Results, diese Schlüsselereignisse, das sind die messbaren Kennzahlen, die wirklich sagen, bis zum Ende dieses Quartals sind fünf Bewerber gefunden worden oder Bewerbungsgespräche. Also alles das, was auf dieses Objective einzahlt, wird dann da gemacht. Das ist ja spannend, dass es bei Ihnen auch alle zusammen machen. Genau. Also es ist halt zum Beispiel bei uns waren die Objectives so gewählt, klar, wir haben das Problem, wir sind aus dem eigenen Saft herausgewachsen. Das ist halt Wir haben jetzt aber die Prämisse, wir wollen halt gezielt wachsen und dazu haben wir uns zum Beispiel auch die Sichtbarkeit von uns mal vorgenommen und wir sind eigentlich unsichtbar gewesen. Also viele haben uns gar nicht wahrgenommen, sowohl Kunden, also klar, Kundenzuwachs war einfacher als Mitarbeiterzuwachs, aber halt wir haben zu wenig Kandidaten für unseren offenen Stellen halt gehabt. Und dadurch haben wir gesagt, so, wir müssen mehr Sichtbarkeit generieren und das war halt ein Objective. Und das pflegen wir auch nach wie vor und das setzt sich unterschiedlich zusammen durch zum Beispiel Webseitenaufrufe oder halt Social Media, Likes, wie auch immer. Und das ist halt sowas, wo sich auch alle dran committen. Zum Beispiel, wir haben ein jüngeres Team und junge Mitarbeiter, die pflegen halt unser Instagram-Account. Ist nicht so meins, sage ich mal. Ich bin dann derjenige, der dann für den klassischen Facebook-Bereich zuständig ist, wie auch immer. Da haben wir LinkedIn und so weiter. Das sind halt so Dinge, wo wir das dann natürlich aufs Team verteilen. Vielleicht nochmal zurück zu dem Prozess bei sich im Unternehmen. Sie haben ja schon gesagt, die Mitarbeiter waren eigentlich eher Feuer und Flamme. Sie haben das so gemeinsam entwickelt. War das bei allen so? Oder mussten Sie noch bei irgendjemandem Überzeugungsarbeit leisten? Oder welche Haltung braucht es denn überhaupt, um so einen Prozess anzugehen? Wenn Sie hatten ja vorhin schon gesagt, Sie mussten Gewohnheiten über Bord schmeißen. Und wir hängen ja eigentlich alle entwicklungspsychologisch schon eben daran, Gewohnheiten eben nicht gerne loszulassen, sondern wir möchten natürlich an unseren alten Gewohnheiten alle festhalten. Ja klar, es ist ein klassischer Change-Prozess, muss man sagen, und Change verursacht halt immer Widerstand und den hatten wir auch, aber in der Art, dass halt einige sich weniger committed haben. Also es war ja so, weil wir Gruppenziele gesetzt haben, haben einige natürlich das super angenommen, haben da auch ihre eigenen Ergebnisse natürlich sehr gern kommuniziert, andere eher weniger. Das ist so, damit, das war uns klar, aber dennoch ist es so, dass einige dann halt auch sich vielleicht auf gewisse Ziele auch nicht so wiedergefunden haben. Das ist eigentlich auch normal, das muss man auch akzeptieren. Einige waren halt so, also einer war es ja auch immer, der hat dann das generell nicht so mitgetragen, hat das aber auch nicht boykottiert. Aber wir haben festgestellt, so jetzt auf längere Sicht, dass diese dauernde, es ist ja auch so, der Mitarbeiter verlässt seine Komfortzone. Also es ist ja so, die Gewohnheiten ändern bedeutet ja, das, was bisher war, zu verändern. Und das ist ja immer mit Anstrengung versehen und viele wollen das nicht. Und derjenige halt hatte da generell Probleme mit und dadurch sind wir auch nicht mehr zusammen sozusagen. Also den haben wir auch freigesetzt, das haben wir auch denke ich mal, auch ganz fair getan. Aber halt, dann haben wir gemerkt, dass das halt generell diese dauernde Veränderungsprozess, unter dem wir ja permanent liegen, muss man sagen. Also OKR ist ja nur ein Instrument, was wir nutzen. Wir versuchen das Thema New Work ja schon doch relativ breit zu treten. Und OKR ist ja ein Tool, was wir da verwenden. Zwar sehr, sehr zentral, aber halt, das ist ja nicht das Allumfassende. Und da waren halt auch andere Themen, die der Mitarbeiter halt auch nicht mittragen konnte. Und daher haben wir gesagt so, das ist nicht gut oder schlecht, aber es passt denn nicht zu uns einfach. Und es gibt andere Strukturen, wo so ein Mitarbeiter halt auch super klarkommt. Also das muss man aber akzeptieren. Ja, das ist spannend, dass Sie sagen, das ist für Sie nur ein Tool. Es gibt noch andere New Work-Themen. Lassen Sie uns danach nochmal drüber sprechen. Zunächst vielleicht nochmal zu dieser, zu der Formulierung dieser OKRs. Also eine ambitionierte Vision ist natürlich, oder nicht natürlich, aber vielleicht leichter formuliert, als die dann in konkrete Handlungsschritte herunterzubrechen und realistisch auch einzuschätzen, was jeder oder jede in so einem begrenzten Zeitraum schafft, das ist natürlich was anderes. Und Sie haben ja schon gesagt, zu leicht darf es nicht formuliert sein. Es soll schon ein ambitioniertes Ziel sein, aber es muss eben auch erreichbar bleiben und es muss irgendwie auch messbar bleiben. Sie hatten auch gesagt, es ist auch schwierig, die richtigen Dinge dann zu messen. Werden Ihre Mitarbeiter, das kann ja nicht jeder sofort, dabei irgendwie unterstützt oder lassen Sie sich weiterhin unterstützen oder wie gehen Sie diesen Weg? Also im Moment machen wir das aus eigenem Saft so, das heißt wir machen halt zum Quartalsende oder zum Ende des Quartals machen wir halt immer wieder Meetings, wo wir also sozusagen die Stände uns auch ansehen und schauen, wie weit wir gekommen sind und versuchen ja auch innerhalb des Quartals nachzustellen, wenn wir wissen, dass einige OKRs nicht funktionieren einfach. Weil vielleicht sich auch dann auch wieder innerhalb dieser 3 Monate die Welt geändert hat oder halt sich für uns andere Themen aufgetan haben. Das kann zum Beispiel dadurch passieren, dass wir sagen so, wir haben jetzt die Möglichkeit, vielleicht 1-2 Mitarbeiter einzustellen vom Mitbewerber. Wir müssen uns komplett umschmeißen. Wir müssen jetzt unsere Strukturen anpassen zum Beispiel. Das ist halt jetzt wichtiger. Also das ist halt sowas, wo wir sagen müssen, okay, dann fallen halt andere Themen runter. Das heißt, also diese kurzen Iterationen, das ist schon etwas, was sehr viel Aufmerksamkeit braucht. Und so ist es halt auch, dass die OKRs manchmal auch komplett am Ende des Quartals für null und nichtig erklärt werden, weil sie sagen so, okay, das hat überhaupt nicht funktioniert zum Beispiel. Und da haben wir gesagt, so, das war halt auch vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt oder wir haben uns viel zu viel vorgenommen. Das ist auch so. Manchmal hatten wir auch ein Objective, wo wir sagten, wir haben da irgendwie 6 KRs hintergepackt und haben gemerkt so, und das Blöde war halt dann, dass halt auch diese KRs dann nicht das ganze Team betroffen haben, sondern vielleicht doch nur einzelne Gruppen. Und dann war das halt auch völlig gut gemeint, aber leider dann nicht so gut gemacht. Ne? Das wäre jetzt die Überleitung zu so einem Zwischenresümee. Aus Sicht der Mitarbeiter und Beschäftigten wird das durchgehend unterstützt. Wie ist die Resonanz und wie kommt man mit so viel Transparenz und selbstkritischem Infragestellen letztlich klar? Ja, das ist halt eine gute Frage, weil im Grunde muss man sich als Führungskraft ja auch selbst hinterfragen und der Königmodus als Unternehmer fällt natürlich weg, aber das ist auch gewollt, weil man will ja auch, ich will halt auch, dass die Entscheidungen ja nicht nur bei mir liegen, das heißt, dass jegliche Entscheidungen an mich herangetragen werden, sondern ich möchte ja schon, dass die Entscheidungen schnell an der Stelle getroffen werden, wo die Informationen ja auch liegen. Und damit sind wir auch schnell. Und bevor ich immer mit irgendwelchen Fragen, was heute immer noch passiert, weil ich nicht gut genug führe, sage ich mal, aber da ist noch ein bisschen Luft nach oben, ist es so, dass ich immer noch Bottleneck bin für viele Themen. Und das darf nicht sein einfach, sondern es muss halt so funktionieren, dass die Mitarbeiter eigenständig diese Themen bedienen können. Und das ist halt ein dauernder Prozess. Also 100% werden wir nie haben, das ist halt auch so. Aber das ist halt, dass wir diesen Weg gehen und merken, es wird halt immer besser. Das ist ja auch eine Frage der Fehlerkultur. Ne? Wie weit gestehen wir uns ein, dass wir auch in jeglicher, sage ich mal, Hierarchieebene, die wir haben, obwohl wir, sagen wir, bei uns eine relativ flache natürlich pflegen, aber dass wir überall Fehler machen. Das gilt sowohl für den Auszubildenden als aber auch für mich sozusagen. Und das Thema müssen wir halt uns immer wieder vor Augen führen und daran einfach wachsen und lernen. Das ist einfach das Ding. Und diese Kultur muss man halt wirklich einbauen, kultivieren, dass das halt das immer wieder ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess ist. Und ansonsten funktioniert das nicht. Man kann sich eigentlich nie ausruhen. Sie haben gerade den Führungsstil angesprochen, was ein guter Führungsstil ist. Ich finde, das passt sehr gut in dieses Thema New Work. Was ist denn aus Ihrer Sicht ein guter Führungsstil, wenn es so ein Ideal gäbe? Naja, hängt ja auch immer von der Branche ab, sage ich mal, und auch sicherlich von der Unternehmenszusammensetzung, von den Mitarbeitern, aber wir pflegen euch Pfleger halt, oder jetzt ist ja schon ein Wir definitiv, das Grundtenor, der Grundthema ist ja erstmal Vertrauen. Dass halt der Mitarbeiter nicht dauernd kontrolliert werden muss, dass man nur den Mitarbeiter, wenn ich ihn sehe, weiß ich halt, dass er arbeitet. Dieses Thema muss man sich ja komplett abschminken. Und das ist ja einfach so, gerade bei uns im verteilten Arbeiten oder es gibt ja Unternehmen, die komplett als Distributed Company arbeiten, das heißt, die haben gar nicht mehr die Möglichkeit zusammenzuarbeiten, weil sie alle verteilt sind, dann wird das Thema nicht ohne Vertrauen funktionieren. So. Und das ist erstmal der Grundtenor und der Glaube daran, dass die Mitarbeiter, wenn sie, also im Grunde genommen sind sie ja auch motiviert, wenn sie ins Unternehmen kommen, wenn sie eine neue Stelle anfangen, ist ja eigentlich jeder, egal wo er anfängt, sei es halt auch, ich will es jetzt nicht unterstellen, aber bei Aldi an der Kasse sogar, ist man da bei einem neuen Job halt auch motiviert. Es geht nur darum, dass man als Unternehmen eine Umgebung schafft, dass halt die Motivation auf einem gleichen Niveau bleibt und sowas. Und bei vielen Unternehmen wird sie halt zwangsweise durch die Kultur abgesenkt und dadurch haben wir ja nicht umsonst 70% der Mitarbeiter, die sagen so, ich bin so auf dem Sprung, wenn was Besseres kommt, wäre ich dabei. Und im Grunde sind es nur 15%, die wirklich, wirklich motiviert sind. Und die versuchen wir natürlich hochzuhalten, dass wir hauptsächlich nur Mitarbeiter aus diesem Bereich haben. Klar ist das so, dass nicht jeden Tag die Tätigkeit so ist, dass man sagen muss, juhu, und ich feiere hier meinen Job. Aber man muss natürlich das Ganze dabei sehen. Und das versuchen wir halt hochzuhalten. Und das ist halt der Tenor. Ja, Sie haben da schon ganz viele wichtige Dinge gesagt. Also dieses gemeinsame Feiern oder Binden und auch mal zurückzugucken auf den Tag der Einstellung. Da war der Mitarbeiter motiviert. Wann hat es aufgehört? Wann hat er Zweifel gehabt? Wann ist die Motivation gesunken? Was ist da passiert? Welche Erwartungen hatte der Mitarbeiter am Anfang? Das finde ich, das sind wichtige Fragestellungen. Und Sie hatten auch dieses Thema Vertrauen angesprochen. Jetzt sind OKRs natürlich Dinge, da macht man sich vergleichbar. Es gibt Messergebnisse, also da kann man nicht sagen, ja, ich habe letzte Woche versucht, jemanden anzurufen. Und dann wird gefragt, und jemanden erreicht, mit wie vielen Personen wurde denn gesprochen? Das ist ja so ein Thema, da braucht es ja wirklich eine Kultur, wo man sagt, okay, auch wenn ich das jetzt nicht erreicht habe, ich darf das hier sagen, ja, ich habe das Ergebnis nicht erreicht. Und die Konsequenz ist, ja, keine, man redet darüber, aber man wird nicht wegen eines Fehlers gleich gemaßregelt entlassen, möglicherweise. Und gab es Punkte in Ihrer Laufbahn, wo Sie dachten, haben vielleicht doch die einen oder anderen Mitarbeiter Angst davor, jetzt gemessen zu werden, oder sind alle ehrlich mit den Ergebnissen? Also gibt es solche Punkte oder gab es die? Weil wir kennen natürlich alle das aus der Schule. Keiner möchte irgendwie vor der Klasse, vor der Gruppe gemaßregelt werden oder sagen, hier, du hast wieder nur eine 4 minus. Das sind ja natürlich total unangenehme Situationen. Und wenn jemand im Job das dann möglicherweise vergleicht und sagt, oh, das ist genau das, was ich früher schon nicht mochte, wie nehmen Sie den Mitarbeitern die Angst? Also ja, mit der Schule zu vergleichen, also es gibt ja keine Noten erstmal. Ne? Es ist halt so klar, es ist halt eine quantitative Messung von gewissen Items, wie man so schön sagt. Wir versuchen aber weitestgehend die Messung global zu halten. Also jeder kann sich einbringen und wir messen es teilweise nicht mehr auf den einzelnen Mitarbeiter runter. Es sei denn, sie wollen es soweit. Also für uns war es bisher immer so, dass das eher Wettbewerb verursacht hat. Und wenn jemand zum Beispiel, auch wenn wir einen KR hatten, wo zum Beispiel auch nur 1-2 Personen involviert waren, weil es halt wirklich eine spezielle Abteilung war und das Ziel nicht erreicht worden ist, dann kommt ja die Frage, warum das so ist. Und dann muss man sich ja die Karten legen. Und also vorher hast du gesagt, okay, geht, aber dann ist es manchmal so, dass wir feststellen, ja, dass halt die Umstände nicht gepasst haben. Wir haben es vielleicht das KR auch falsch gesetzt. Das sind ja viele Dinge, die da reinspielen können. Und dann ist es manchmal so, wir sagen so, okay, wir haben es auch zu hoch gesetzt vielleicht und das war gar nicht erreichbar. Die Erwartungshaltung war immer viel zu hoch. Dann sagen wir so, okay, dann nächstes Quartal, nochmal. So, und dann machen wir noch eine neue Runde und messen das neu und gucken halt, was wir denn da besser machen können. Das ist halt klassisch, ja, nicht geklappt, verbessern. Jetzt sind Sie selber aus dem IT-Umfeld und für das IT-Umfeld gibt es natürlich viele Erfahrungen. Es gibt das Buch von John Doerr, da sind natürlich auch die Google-Beispiele, die Intel-Beispiele. Es gibt viel Best-Practice-Beispiele, das muss man ja einfach mal so sehen. Wir haben aber hier in der Region natürlich auch ganz, ganz viele andere Branchen, Tourismus, Energie, Logistik, Hafenwirtschaft, das ist natürlich hier etabliert. Aus Ihrer Sicht sind denn OKRs auch für andere Branchen geeignet? Welche Herausforderungen gibt es da vielleicht möglicherweise? Was würden Sie anderen Branchen in Ihrer Region oder in unserer Region hier empfehlen? Die IT-Branche hat natürlich den Vorteil, dass wir generell viele Prozesse sowieso schon tracken und dass wir halt sehr viele Kennzahlen automatisch schon entwickeln. Deswegen müssen die zum Teil nicht unbedingt neu erfunden werden. Das ist der Vorteil. Deswegen kann man das vielleicht auch einfacher implementieren. Gerade auch, wenn es, sag ich mal, um Unternehmen geht, die im Internet tätig sind, die rein, sag ich mal, über Conversion Rates diskutieren oder halt Klickzahlen und so weiter, diese Zahlen liegen immer vor. Bei anderen Unternehmen ist es aber so, da ist es generell auch so. Ich denke, jedes andere Unternehmen sollte sich auch über ein Leitbild Gedanken machen, über eine Mission, über eine Vision. Eine Strategie wird da auch vorliegen und warum das auch nicht auf das andere, auf das Personal ablegen. Klar ist es dann halt schwieriger, vielleicht eine Kennzahl zu finden, aber da kommt das Thema Digitalisierung wieder zum Tragen. In der Produktion wird, glaube ich, auch sehr, sehr genau getrackt, wie gewisse Abläufe stattzufinden haben und daher ist das halt auch in anderen Branchen genauso gut möglich. Klar, Technologie ist dazu sicherlich notwendig, aber mittlerweile ist es sehr weit fortgeschritten. Vielleicht noch nicht überall, aber zumindest ist es auch ein Punkt dafür, den Einstieg darüber zu finden. Gab es bei Ihnen besondere Herausforderungen, die Sie zu bewältigen hatten, mit denen Sie vielleicht gar nicht gerechnet hatten oder die Sie überrascht hatten? Ja, bei uns ist es ja, also die Findung der richtigen KRs ist schon manchmal wirklich sehr, sehr, sehr schwierig. Also das System an sich ist ja relativ einfach erklärt, und aber es muss natürlich sehr individualisiert werden. Und für uns war es dann manchmal so weit, wie kriegen wir jetzt alle in ein Boot? Und da haben wir halt schon das ein oder andere, naja, Missgeschick erlebt, aber halt, wo wir sagten, okay, das hat dann nicht gepasst. Das haben wir auch rausgenommen komplett oder sowas. Und das sind so Themen, die gelegentlich vorkommen, aber das ist halt ganz normal. Also wenn alles rund laufen würde von Anfang an, dann wäre irgendwas komisch. Also denn entweder wären wir nicht ehrlich genug zu uns selbst, weil wir die Fehler nicht eingestehen, oder halt das System ist halt nicht passend. Also das muss halt so sein. Also es ist halt permanent in der Wiedervorlage, muss man sagen. Mhm. OKA gehört ja zu dem gesamten Thema New Work, Mitarbeiterorientierung, Bewältigung des Fachkräftemangels. Und wir wollen in diesem Podcast insbesondere die Sichtweise auf die Innovationsfähigkeit lenken. Inwieweit hängen aus Ihrer Sicht Innovation und OKA miteinander zusammen? Ganz klar ist das aus der gleichen Richtung. Ein OKA oder OKA-System an sich zeigt ja einfach, dass man in kurzen iterativen Abständen Verbesserungen einführt, und Innovation findet nur so statt. Also man probiert Dinge aus, stellt fest, dass sie vielleicht nicht so funktionieren, probiert es aber dann anders aus, und so entwickelt sich halt auch ein erfolgreiches System. Und OKA ist halt ein super Beispiel dafür, dass man das auf diese Art und Weise machen kann, aber halt generell halt diese kurzen Abstände, wo man sich immer wieder die Frage stellt, ist ja wie beim Scrum halt auch, dass man sozusagen zeitnah sich überlegt, sind wir auf dem richtigen Weg, und gucken uns in den Prototypen an, funktioniert das so, geht's nicht, müssen wir ihn ändern, dass man sich langsam zu dem Ziel entwickelt, wo man hin will. Und daher ist das ein super Innovationstreiber, finde ich. Ja, vielen Dank für den Hinweis. Sie hatten ja vorhin schon gesagt, der OKR ist im Grunde nur ein Tool. Das passt in dieses ganze Spektrum New Work. Und im Vorgespräch hatten Sie uns ja auch schon mal gesagt, mit diesem ganzen Thema New Work könnten Sie mehrere Podcasts füllen. Und auf Ihrer Webseite haben Sie ja auch ein Thema New Work extra explizit aufgeschrieben. An was für Themen dachten Sie, oder was ist für Sie da das Spannende an diesem ganzen New Work-Thema? Welche Zusammenhänge sehen Sie da zwischen Ihrem Unternehmen, Wachstum, Innovation? Also wie gehört das zusammen? Sind ja viele Themen, die da einspielen. Wenn man Transparenz wirklich leben will, was da dazugehört, muss man sich auch die Karten legen und sagen, so, okay, wie sieht unsere Gehaltsstruktur zum Beispiel aus? Thema New Pay oder sowas. Wie aus welchen Instrumenten baue ich halt ein sinnvolles Gehalt zusammen? Geht es darum, dass ich die Leute bezahle, weil sie 40 Stunden auf ihrem Arbeitsvertrag drin stehen haben? Oder ist es halt so, dass wir die Leute bezahlen aufgrund dessen, was sie für einen Umsatz generieren fürs Unternehmen? Mittlerweile ist ja so durch die Freiheit, darum geht es ja eigentlich so. Wir wollen ja den Mitarbeitern die weitestmöglich größte Freiheit bieten, zu dem, was sie arbeiten, wann sie arbeiten und wo sie arbeiten. Und wenn man das halt vollständig durchführt, kann man ja mit Arbeitszeiten kaum noch, sag ich mal, hantieren als Maßzahl. Genauso halt, weil ich sie am Arbeitsort nicht sehe, kann ich sie auch nicht danach bewerten. Also es muss irgendwie eine Zielvereinbarung vielleicht geben, oder wir müssen halt andere Szenarien finden. Und das ist halt auch ein Thema, was wir gerade diskutieren bei uns. Gerade haben wir es gestern getan. Wie können wir ein gerechtes Gehalt entwickeln? Ein Gehaltsmodell, was aber so funktioniert, dass wir es innerhalb des Betriebes offenlegen können, dass wir halt sagen können, dass nicht diejenigen Mitarbeiter, die am besten verhandeln können, das beste Gehalt kriegen, sondern die es auch wirklich haben müssen, weil sie vielleicht mehr für die Wertschöpfung tun, oder ob das vielleicht gar kein Element ist, oder geht es nur um Betriebszugehörigkeit. Das ist sowas, das ist eine schwierige Diskussion, und da ist halt auch sehr viel, auch Try and Error notwendig, um das mal auszuprobieren, aber das ist auch nicht so einfach, mal eben zu sagen, so Leute, wir machen jetzt mal dieses Jahr nach dem Konzept, werden wir mal bezahlen, und nächstes Jahr machen wir anders. Das ist ja auch, da trennt sich ja die Spreu auch vom Weizen, wie weit ein Mitarbeiter das auch mitmacht. Ne? Das wäre zum Beispiel ein Thema. Dieses ganze Thema New Work, damit beschäftigen sich ja viele Unternehmen, und das ist ja jetzt praktisch auch ja, sehr, sehr wichtig, auch gerade für Ihre Branche, um eben auch Mitarbeiter für dieses IT-Fach dann auch zu begeistern, weil das in anderen Unternehmen ja auch geboten wird und sie in Wilhelmshaven ja jetzt auch nicht gerade am Nabel der Welt sitzen. Vielleicht ist das das Tor zur Welt, aber genau mit dem Hafen. Haben Sie Vorbilder, was das Thema New Work angeht? Gibt es irgendwie so Leitbilder, wo Sie sagen, so, oh, das würden Sie auch gerne noch realisieren? Also Sie hatten ja das, die Bezahlung schon angesprochen und die Freiheit und der Mitarbeiter. Aber gibt es da noch weitere Dinge? Naja, Vorbilder eher nicht, aber halt, es sind natürlich schon Beispiele, die sehr interessant sind. Aber deswegen, New Work ist ja auch so, zum einen ist es erstmal eine Frage des Mindsets der Führung, der Entscheider und dann halt die sinnvolle Auswahl der entsprechenden Tools und wie man sie kombiniert und wie man sie weiterentwickelt. Das ist das Entscheidende und das ist halt eine gewisse Kunst. Und das ist aber eine Aufgabe der Gegenwart und der Zukunft, dass Unternehmen sich so aufstellen. Es gibt viele interessante Unternehmen, die aber halt in einer ganz anderen Branche tätig sind, wo man sagen muss, wie die Bootsorg in den Niederlanden zum Beispiel. Es sind ja mehrere, jetzt ich weiß nicht, 10.000 Mitarbeiter, die halt in kleinen Gruppen sozusagen ohne große Führungsriege miteinander arbeiten. Das ist schon sehr bemerkenswert, wie man so eine Organisation hinbekommt. Und die Mitarbeiter leisten einen super Benefit in der Pflege dort und sind halt hoch motiviert und auch gut bezahlt sogar. Und das ist halt ein Beispiel, wo man sagen muss, das wäre halt ein tolles, ja, ein toller Prototyp auch für Deutschland zum Beispiel sowas. Und da gibt es halt viele, viele Beispiele, die gut funktionieren einfach und die man sich einfach ja mal genauer anschauen sollte. Das grenzt ja dann schon quasi an Holokratie oder schon so in diese Richtung. Und Sie haben ja auch auf Ihrer Webseite beschrieben, dass Sie eben diese, ja, als IT-Systemhaus natürlich dann auch Microsoft 365 anbieten. Das ist ja quasi auch eine Grundlage, um überhaupt auch remote zu arbeiten, um Wissen zu teilen, um andere an den Gedanken teilhaben zu lassen, um Hierarchien abzubauen, um keine künstlichen Hierarchien zu bauen. Aber das ist ja im Grunde nur die IT-Grundlage. Sie können das bei den Unternehmen einführen, aber das bringt ja noch kein New Work in Ihre Kundenunternehmen. Sondern das ist dann sozusagen die Grundlage. Und ich weiß nicht, es gibt auch Studien, wie viel überhaupt von den ganzen Features, die da geboten werden, überhaupt von den Unternehmen gekannt und genutzt werden. Unterstützen Sie Ihre Kunden selber auch bei dem Prozess oder sind Sie da raus sozusagen als IT-Systemhaus oder lassen Sie auch Ihre Kunden an Ihren eigenen Erfahrungen in Ihrem Betrieb teilhaben? Also unterstützen Sie auch zum Beispiel bei der Einführung von OKRs? Zum einen, also ich habe mehrere Fragen, aber zum einen ist es halt so, dass viele New Work-Projekte einfach durch IT-Projekte entstanden sind. Zum Beispiel der Otto-Konzern hat das so gemacht, die haben auch eine Einführung von M365 vorgenommen und dabei festgestellt, dass die Arbeitsweise im Unternehmen, im Konzern halt gar nicht dazu passt und haben dann halt ihre Strukturen umgestellt, um halt agiler zu werden soweit. Und das ist oft so, dass halt gerade die Technologie die Möglichkeiten schaffen, um, sag ich mal, auch verteiltes Arbeiten darzustellen. Zum Beispiel, wir betreuen ja recht viele Steuerberater, die im Grunde genommen schon sehr stark digitalisiert sind und auch die Möglichkeit haben, remote zu arbeiten. Das haben viele aber noch nicht gemacht und da ist eigentlich nur noch der letzte Schritt notwendig gewesen, halt vielleicht noch ein anderes Tool, Software-Tool hinzuzufügen, aber halt ansonsten von der Basis, von der Wertschöpfungsausstattung waren sie schon gut aufgestellt. Nur halt die Führungspersönlichkeiten waren noch nicht dazu in der Lage, das loszulassen. Das hat erst in der Pandemie stattgefunden und gesagt, so ja, dadurch, dass wir jetzt ins Homeoffice müssen, dass unsere Mitarbeiter nicht mehr ins Büro dürfen, haben sie halt gesagt, okay, dann geht es nicht anders, dann müssen wir jetzt mal die Pille schlucken und haben festgestellt, oh, das funktioniert ja sogar. Und das war natürlich in diesem Zuge für uns ganz hilfreich, dass wir im Grunde genommen natürlich immer mit Engelszungen reden und wie auch immer, es ist halt so, der Prophet im eigenen Land ist nichts wert, gerade auch wenn es der langjährige IT-Partner ist, wurde das aber stark gepusht und da haben wir halt gemerkt, dass im Grunde genommen und viele haben auch als von unseren Kunden haben gemerkt, dass das Thema auch so funktionieren kann. Hinsichtlich OKR und halt auch anderer New Work-Themen haben wir eine Tochtergesellschaft mittlerweile, die Unternehmensberatung ist. Und da unterstützen wir auch andere Unternehmen, um unsere Erfahrungen zu teilen einfach. Das soll aber nicht heißen, dass wir unser Modell dort aufdrücken, sondern dass wir sagen, wir beraten halt und helfen halt, die aktuelle Situation festzustellen und die versuchen halt auch zum Beispiel eine Leitbildentwicklung zu machen, weil viele Unternehmen da auch als gerade Startups da noch manchmal sehr, sehr blauäugig sind oder zumindest noch nicht gut aufgestellt sind oder halt noch am Anfang sind und dann zusehen, dass sie halt welche Unternehmen richtig aufstellen zu Anfang. Denn wenn es noch klein ist, ist es am besten und dann kann man nachher auch gut starten und sich auch gut entwickeln und auch gut wachsen. Wenn wir in Ihr, sag ich mal, kleines Wilhelmshavener Unternehmensnetzwerk schauen, sehen Sie bei den Unternehmen, die Sie auch gut kennen, in Veränderungsbereitschaft und auch Veränderungspotenziale, um OKR anzuwenden? Wie schätzen Sie das an? Also speziell OKR, gut, das ist ja nur ein Tool, aber der Gedanke New Work findet auf jeden Fall Anerkennung, weil das Thema Fachkräftemangel ja nun, ich glaube, in keiner Branche Halt macht. Und Employer Branding gehört ja auch dazu, sich als Unternehmen auch authentisch aufzustellen, dass man mit seinen Leuten gut umgeht und das nach außen zu tragen, ist ja eigentlich die Essenz dessen. Und viele merken halt, dass sie da sich verändern müssen und werden und wollen halt auch auf, naja, diesen Zug aufsteigen nicht, aber halt werden halt dementsprechend sich auch anpassen müssen, um den Anschluss nicht zu verpassen. Und in diesem Zuge halt ist es ja ein Element, aber auch das Thema Digitalisierung kommt dann auch dazu, dass halt die Unternehmen zusehen müssen, dass sie sich digitalisieren, weil die Arbeitskräfte, die jungen Arbeitskräfte, die jetzt von den Schulen oder von den Hochschulen kommen, die sind anderes Arbeiten gewöhnt. Die sind an Chat-Tools, an Messenger-Kommunikation gewöhnt. Und wenn ich in ein Unternehmen komme, wo theoretisch noch, sagen wir mal, Brieftauben bestückt werden, um halt die Kunden zu bedienen, dann werden die da sich die Haare raufen einfach. Ne? Und das ist sowas, wo alle Unternehmen sich auch, sag ich mal, die Karten legen müssen, aber halt vieles halt schon erkannt haben. Im Kontext von New Work, wenn Sie einen Wunsch frei hätten, so persönlich, welcher wäre das? Ja, bei Wünschen ist das immer so, ein Wunsch zeigt ja immer was, dass man an einem Mangel lebt irgendwie und oder halt etwas nicht erfüllt. Aber ich denke mal, die Dinge, die man sich in sein Leben holt, die sind ja, die bekommt man halt auch. Und ich glaube, wenn man sie sauber ausrichtet, dann braucht man sich nichts wünschen. Ich glaube, das Thema Weltfrieden und sowas braucht man nicht mehr beschreiben, aber halt im Großen und Ganzen denke ich schon, also für mich persönlich sind die Dinge, laufen sie so, wie sie sein sollen. Ich finde das super spannend. Ich würde gerne noch, bevor wir zu unserer Schlussfrage kommen, da noch mal ein bisschen einhaken, denn Sie wirken so, ja, ambitioniert und zufrieden zugleich. Und sich überhaupt mit diesem Thema New Work zu beschäftigen und offen zu sein für diese Themen, für diese drängenden Themen der Zeit, das hat ja irgendeinen Ursprung. Gab es bei Ihnen selbst irgendwas, was Ausschlag gegeben hat, dass Sie gesagt haben, so, oh spannend, damit beschäftige ich mich näher, weil das ist ja nicht das Naheliegendste in der IT-Entwicklung, dass man sich eher mit diesen total weichen Führungsthemen, Arbeitsumgebungsthemen beschäftigt. Ja, vielleicht war es das Vorbild meines Vaters. Mein Vater war Beamter und der hatte wirklich sehr, sehr geregelte Arbeitszeiten und das war für mich ein, obwohl er da recht zufrieden mit war und glaube ich auch eine recht anerkannte Position hatte, aber war für mich ein Negativbeispiel dafür, wie geregelt das auch sein kann und wie eintönig es auch sein mag. Und das war so etwas, das hat mich doch eher abgestreckt und da konnte ich mir nicht vorstellen, dass das für mich stattfindet. Deswegen auch die Wahl des als Unternehmers und halt aber auch den das Unternehmen so aufzubauen, dass ich auch selbst gerne drin arbeiten möchte. So. Und das war für mich eigentlich immer die Motivation da drin. Ja, sehr spannend. Manchmal ist es ja genau umgekehrt, dass man dann an die Fußstapfen der Eltern geht. Und dann ist es ja bei Ihnen nochmal so ein Aufbruch gewesen. Ja, wir haben immer eine Abschlussfrage. Stellen Sie sich vor, es gäbe eine Zeitmaschine und die könnte Sie in irgendeine Zeit beamen. Bei welcher Erfindung der Welt wären Sie denn gerne dabei gewesen, um dem Erfinder über die Schulter zu sehen? Ich habe die Frage im Vorfeld bekommen, ich habe darüber nachgedacht und muss ich mir überlegen. Eigentlich, wenn man sich überlegt, dass Edison 10.000 Versuche gebraucht hat, um seine Glühbirne zum Laufen zu kriegen, wäre es mir doch echt zu schade gewesen, diese 10.000 Versuche zu begleiten. Daher, Innovation ist ja immer ein Prozess und mir fällt nichts ein, wo ich unbedingt dabei gewesen wäre. Also das ist einfach so. Deswegen dachte ich so, ich glaube, bei Edison würde ich sagen, so Katastrophe, wie fürchterlich. Also er hat 9.999 Versuche gehabt, wo er geflucht hat. Nur der eine war toll. Ich glaube, das hätte mich so sehr deprimiert, muss ich sagen. Ja, vielen Dank. Wir wollen Sie natürlich gar nicht deprimierend entlassen. Es hat mir total viel Spaß gemacht. Ganz vielen Dank, dass Sie hier waren. Wir haben sehr viel darüber gelernt, wie Objectives und Key Results wirklich in der Praxis umgesetzt werden in so einem kleinen Unternehmen und welche Wirkung das auch auf die Umsetzung hat und wie sie die Mitarbeiter alle mitgenommen haben und dass sie das in dieses große Thema New Work einbinden. Ganz vielen Dank. Sie hatten das Buch empfohlen oder erwähnt, vielleicht kann man das auch mal den Zuhörern und Zuhörerinnen empfehlen, von John Doerr, OKRs, da gibt es noch einen Untertitel, den habe ich jetzt wieder, genau, wie sie Ziele, auf die es wirklich ankommt, entwickeln, messen und umsetzen. Und da sind viele Praxisbeispiele von Google, Intel, YouTube und mehr drin. Und wenn es Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Spaß gemacht hat, dann folgen Sie uns und schalten Sie beim nächsten Mal wieder ein. Und wenn Sie selber eine innovative Entwicklung gemacht haben oder so jemanden kennen, der Lust hat, in unserem Podcast für die Region darüber zu berichten, dann melden Sie sich gerne bei uns. Ganz vielen Dank und tschüss. Tschüss. Tschüss und vielen Dank.